Für die nächste Stunde heißt es wieder Frequency hier bei Byte FM. Mein Name ist Christian Grasse und hier in dieser Sendung geht's um Musik aus dem Netz. Genauer gesagt um Musik von Netlabels. Die funktionieren eigentlich genauso wie normale Plattenlabels, nur dass die Musik rein übers Netz vertrieben wird und das zu unser aller Freude ganz legal und kostenlos. Den Anfang macht diesmal This Mess Is Mine alias Lars Kranholt mit dem Stück I Have an Elephant in My Pocket. An Elephant in My Pocket von This Mess Is Mine. This Mess Is Mine ist das Soloprojekt von Lars Kranholt. Der Wahlberliner ist ja eigentlich musikalisch mit seinem Bruder Daniel verbandelt. Leander heißt deren Projekt. Bei This Mess Is Mine kann sich Lars jedoch ganz allein auf sich und seine Musik konzentrieren. Die entstand im Schlafzimmer. Ein paar akustische Instrumente, ein Laptop und ein paar Geschichten aus dem Leben, zusammengeschweißt an einem Wochenende. Das Debüt heißt demnach auch passenderweise The Weekend EP. Die erschien 2006 bei dem Netlabel Aerotone. 2007 kam dann die zweite EP. Auf der wurden dann Laptop und elektronische Bits und Klicks vermieden. Dafür wurden alte Briefe und Instrumente ausgepackt. Dazu einige Erlebnisse und Gedanken aus der Vergangenheit und schon war sie fertig, die zweite EP, Sign the Drafts. Sehr warm und intim klingt das Ganze, als würde man direkt daneben sitzen. Aus dieser EP hören wir nun No Fog. Give me space, give me time. It's not easy to define. and I'm trying to defend all the things that have no end, and longer than before, I'm trying to ignore. Give me space, give me time. It's not easy to define, and I'm trying to defend all the things that have no end, and longer than before, I'm trying to ignore. Schöner, melancholisch angehauchter Schlafzimmer-Folk No Fog von This Mess Is Mine alias Lars Kranholt. Der Song ist auf seiner zweiten EP Sign the Drafts, diese und auch die Vorgänger-EP The Weekend erschienen bei dem Münchner Netlabel Aerotone und dort kann man sie auch ganz legal und kostenlos herunterladen. Links findet ihr wie immer im ByteFM-Blog unter bytefm/Blog. Dort findet ihr auch die Musik des Parisers Oroni und zwar hier den Song The Perfume Conspiracy. There's a theory that says when a bottle of perfume getting empty, it starts smelling like the corresponding scent of the opposite sex. So are the efforts made to forget or move on are totally ruined. God reminds you of all him, and there's another theory that says hi. Every man has a day to make, with dimensions stored in great detail of every female human is bad, but we still don't know what that's for. Some girls happen to burn their inners out of joy, for they think too much of a boy and forget the frying pan. I woo. she was killed when she was young. And she was killed when she was young. And I'm so weary when I've got no proof or hate when the dream is too long. Once I bought a coat and then home, I found a phone number in my pocket, so I sold the saleswoman wanted to go on a date with me. But it was only someone who had reserved a ton of tunnels in it. Still I was grinning a bit since I got the last one of this kind. I would really like to know the truth, but she was killed when she was young. But she was killed when she was young. And I'm sorry when I've got no proof. Oh, I hate when the dream is too long. In 5 years you'll tell me what happened, and in 10 you'll tell me why. You are all that I despise, and I wish that you were dead. I would really like to know the truth, but she was killed when she was. Parfümverschwörung, The Perfume Conspiracy von Oroni, hier im Duett mit Maynard Tindall, einer Sängerin aus New York. Der Song ist übrigens ein Remix, angefertigt vom Elder Thread Block aus Belgien. Der Song war bereits auf Oronis 2006er Debütalbum A Matter of Scale. Das Stück war ihm aber wohl noch nicht ausgereift genug, denn auf seinem 2008er Album Jump Out of the Window ist der Song ebenfalls. Dort dann bereits im Duett mit Maynard Tindall. Als PR-Gag ließ er das komplette Album jedoch remixen. Das erschien dann auf Tape und wurde in einer limitierten Auflage an die ersten 50 Käufer seines aktuellen Albums dazugegeben. Die Nachfrage war jedoch weitaus größer als diese 50 Auflagen. Deshalb entschied er sich, das komplette Remix-Album als freien Download jedem zur Verfügung zu stellen. Soweit zur Geschichte dieses Songs. Mehr Geschichten von Oroni und natürlich auch mehr Musik von ihm findet ihr unter oroni.net. Weiter geht's mit Lofi von winzigen Kreaturen. So nennt sich jedenfalls die Band Tiny Creatures, hier mit dem Song The Bing Bang. Musik. The Bing Bang von Tiny Creatures. Der Song stammt von dem aktuellen Album Homunculus, was im Lateinischen ebenfalls auf kleine Männer bzw. kleine Kreaturen verweist. Tiny Creatures machen sehr vielseitigen Lofi. In einigen Songs gibt's Spielzeuginstrumente zu hören, in anderen dominieren Keyboards, in wieder anderen wird gebeatboxt und das dann durch ein Delay-Pedal gejagt. Insgesamt macht das alles sehr viel Spaß, wie ich finde, vor allem da die Songs nur selten die 3-Minuten-Grenze überschreiten. Erschienen ist das Ganze auf dem israelischen Netlabel Birdsong. Das hat sich aus dem mehr oder weniger einfachen Grund gebildet, weil es in Israel Leute gibt, die Musik hören und verbreiten wollen, die es so in keinem Plattenladen der Welt gibt. Da haben die Macher gar nicht mal so Unrecht. Mittlerweile stehen 30 EPs und Alben im Back-Katalog von Birdsong. Links wie immer im Byte-FM-Blog. Von weniger bekannten Künstlern aus Israel nun zu einer wahren Größe der Popmusik, Jay Bennett, Gitarrist, Multiinstrumentalist, Produzent und Songwriter, Gründungsmitglied von Titanic Love Affair und 6 Jahre Mitglied bei Wilco. Hier ein Song von seinem aktuellen Soloalbum Whatever Happened, I Apologize. Und zwar Another Town, Another Right, Another Window. I put my head on your pillow so I can sleep at night. One to a thread, but I can't pinpoint the reasons why. I'd send you cards and letters if there was a chance at a second dance, a second glance from you. I put my lips to the bottle so I don't weep all night. I'm so fed up, but it scares me to put up a fight. I'd send you hearts and flowers if you had the time. Could stop on a dime and spare the rhymes on me. It's another town, another ride, another window to the person that I used to be. Taping those posters to the blue pavilion. Look what it's done to me. Paper boats sail on plastic coats and lead me to believe I'm somewhere missing you the most. I get lost, just lonely. Do you second guess? I come in third or fourth, maybe at the best. I could try to love you if I had the nerve to handle those dangerous curves. Never swerve from you. But it's another town, another ride, another window to the person that I used to be. Taping those posters to the blue pavilion. Look what it's done to me. Jay Bennett mit Another Town, Another Ride, Another Window. Jay Bennett, wie gesagt, eine Größe der Popgeschichte von 1994 bis 2001 bei Wilco. Seitdem produziert er und ist Studiomusiker. Damit sein Schaffen und seine Person nicht in Vergessenheit gerät, haben einige musikbegeisterte Menschen die Seite rockproper.com ins Leben gerufen. Dort sollen vergessene Musiker der jungen Web 2.0-Generation näher gebracht werden. Dazu werden in Absprache mit den Künstlern freie Lizenzen benutzt, denn diese erlauben die Weitergabe der Musik. Jeder darf also die Songs herunterladen und kopieren, also genau das tun, was eh schon alle Kids im Netz machen. Nur eben, ohne dafür kriminalisiert zu werden. Jay Bennetts Album Whatever Happened, I Apologize, zu finden bei rockproper.com. All my friends Gnuli Monsters mit Around, eine One-Man-Band des holländischen Netlabels Rack and Rune Records. Verantwortlich dafür ist ein gewisser Nick. Und ja, das war schon mehr oder weniger alles, was sich über Gnuli Monsters herausfinden lässt, denn mehr kann man auf den Seiten von Rack and Rune Records leider nicht erfahren. Trotzdem lohnt sich ein Besuch bei dem Netlabel, denn die Liste der Veröffentlichungen ist wirklich sehr umfangreich. Über 100 Alben und EPs wurden dort bereits veröffentlicht und das gerade mal innerhalb eines Jahres. Ebenfalls einen hohen Output hat das britische Netlabel Lost Children und zu deren aktuellen Release gibt es auch etwas mehr zu erzählen. Es handelt sich um ein Album der australischen Band Sleep Makes Waves. In Today Already Walks Tomorrow heißt es. Und wer Lost Children kennt, der weiß, dass sich das Label hauptsächlich dem Post-Rock verschrieben hat. Aber von den unzähligen gleich klingenden Post-Rock-Bands dieser Welt sind Sleep Makes Waves endlich mal eine wirklich wohltuende Abwechslung. Wenn schon Vergleiche herhalten müssen, dann aber auch nur die besten. Mono, Isis, Pelican, This Will Destroy You, 65 Days of Static, Mogwai. Sleep Makes Waves gehören für mich ab sofort mit in diese Liste. Das zeigt vor allem folgender Song. One Day You Will Teach Me to Let Go of My Fears. Thank you. One day you will teach me to let go of my fears. Von Sleep Makes Waves, das australische Quartett, hatte bereits eine selbstbetitelte EP im Jahre 2007 bei dem Netlabel Lost Children veröffentlicht. 2008 brachten sie ihr Debütalbum selbst raus. Am 3. Januar wurde nun in Today Always Walks Tomorrow bei Lost Children neu aufgelegt. Die Besonderheit an dem Album ist die Vielseitigkeit. Die Band spielt nicht nur mit gegeneinander anspielenden Gitarren und Melodien, sondern auch mit verschiedenen Genres. Einige Stücke wirken sehr metallastig, andere bedienen sich am Ambient, wieder andere verwenden klassische Elemente wie Streicher. Und diese Gegensätze werden auch innerhalb eines Songs umgesetzt und vereint. Das schaffen in so einer Perfektion wirklich nur sehr wenige Bands. Wir bleiben bei stimmungsvollen Instrumentalklängen, denn es folgt Orvonton aus Mexiko, hier mit seinem Stück Los Tres. FM. Und zwar hört ihr Frequency, die Sendung rund um Netlabels hier bei Byte FM. Eben gehört Orvonton aus Mexiko. Carlos Pejant ist der Mann hinter dieser Musik. Mit der versucht er alltägliche Situationen in Musik zu übersetzen, so schreibt er auf seiner Webseite. Erschienen ist sein Album Remittente bereits im März letzten Jahres, und zwar bei dem Netlabel Clinical Archives. 11 Stücke sind drauf und die sind allesamt sehr verträumt, leicht experimentell und vor allem aber voller ambienter elektronischer IDM-Klänge. In eine ähnliche Richtung geht auch der Sound von Tone Sepia aus Chile. IDM, Indietronic und experimenteller Hip-Hop sind da die richtigen Stichworte. Ein Stück von Tone Sepia aus Chile. Mehr von diesen außergewöhnlichen Indietronic, IDM und Hip-Hop-Klängen findet man auf dem Album Anais Vergara Merida. Das erschien bei dem ebenfalls aus Chile stammenden Netlabel Pueblo Nuevo. Das Label liefert einen wirklich sehr ausführlichen Einblick in die chilenische Net-Audio-Szene und die lohnt es sich wirklich mal zu durchstöbern. Vor allem IDM und experimentelle elektronische Sounds, die sich an Strukturen des Hip-Hops bedienen, finden sich dort. Links, die euch nach Chile führen, findet ihr wie immer im Byte FM Blog. Das findet ihr im Internet unter byte.fm/blog. Während Hip-Hop in dem Song eben lediglich angedeutet wurde, wird's im folgenden Song schon expliziter. Wirklich gute Raps, und zwar aus Mexiko. Allerdings kein klassischer Rap, und auch musikalisch ist bei Menuda Coincidencia nichts vom klassischen Hip-Hop zu hören, denn die Gruppe aus Monterrey benutzt für ihr Rhythmus- und Melodiegerüst Samples aus den Bereichen Swing, Jive, Jazz und Big Band. Und das klingt wirklich außergewöhnlich gut. Schade eigentlich nur, dass man nichts vom Text versteht. Bien, estos son historias trascendentales directamente para tus oídos. Yo estoy aquí ante el micro y tú te encargarás de los demás. ¿Ok? Ok. Abres los ojos, ves el reloj, las 7 de la mañana. Bostezas, te acurrucas, pero al minuto tu madre te llama. Te dice que te levantes y que no olvides arreglar tu cama. Tú de mala cara te paras, pensando en la próxima jornada. Esa que aguanta por ti con ánimo paciente y rostro sonriente. La misma que te alimenta, te viste, te mima y te consiente. Pero la detestas, es uno de los blancos de la inconformidad. Con tu entorno, con el mundo en el que vives por casualidad. Decides omitir la ducha, piensas, y quien se fije. Tu pereza es ahora mucha, caminas a la cocina, te diriges. Te topas con un desayuno caliente y lo percibes. Si ves su olor, estás más dormido que despierto, presa todavía del sopor, y se te hace tarde, así que prefieres no probar bocado. Das unos cuantos pasos y te instalas enfrente del lavabo. Con agua abundante cuagas tu cara y en el espejo te contemplas. Examinas tu perfil, primero derecho y luego de la izquierda. Ahí no estaba esa espinilla, comentas para tus adentros. A tiempo que giras la perilla para salir en ese momento. Alistas tus tiriches, un uniforme es tu indumentaria. Otra vez lo mismo, piensas harto de la rutina diaria. Aún hay oportunidad para irte a trabajar en autobús. Según llegarías puntual, mientras la calle siga igual sin luz. Cargas tu mochila, tu despedida es desabrida. Aunque a quién importaría si casi toda tu familia está dormida. Inicia tu caminata, a la esquina te vas acercando. Cuando de repente recuerdas algo que estabas olvidando. Los Dixman, pero qué pendejo te dices. Das media vuelta, los rescatas de un sillón y los metes directo en tu maleta. Y no dispones el mismo tiempo y sales más deprisa. Esperas un transporte y se escuchan campanas anunciando misa. Y te empiezas a desesperar, no divisas ni un camión, ni un taxi, ni un amigo que de suerte pase y te dé un aventón. 20 minutos después abordas una unidad colectiva. Das tu pasaje al chofer y este te da los buenos días. Te tranquilizas, tomas asiento, te dispones a disfrutar. Para ti mejor es viajar lento, más música podrías escuchar. Cuentas con ese disco, ese que ha sobrevivido una semana. Sigues sin aburrirte y esperas a que amenice esta mañana. Presionas el botón de play, apuntan al cielo tus comisuras. Cuando de pronto, y solo exclamas, ¡pero qué basura! Es un día como esos en los que te preguntas, ¿qué hice para merecer esto? ¿Con quién uno se disculpa? Parece todo conjurar para que te la pases mal. Todo podría soportar, pero sin música nada sería igual. Es un día como esos en los que te preguntas, ¿qué hice para merecer esto? ¿Con quién uno se disculpa? Parece todo conjurar para que te la pases mal. Todo podría soportar, pero sin música nada sería igual. I know you're gonna dig this. Un día de esos, ich hoffe, das ist so richtig ausgesprochen, von dem mexikanischen Hip-Hop-Kollektiv Menuda Coincidencia. Ich bin absolut begeistert von diesem Album. Ay con permisito heißt es. Und es ist noch sehr frisch, am 3. Januar erschien es. 8 Stücke sind drauf und verbinden klassischen Hip-Hop mit Musik aus den 40ern. Mit Jazz, mit Swing, mit Samples von Big Band-Aufnahmen. Im Hintergrund wird da kräftig drüber gerappt. Teilweise auch mehrstimmig. Ein sehr buntes Album, ein sehr lebendiges Album, wie ich finde. Und vor allem ein sehr erfrischend klingendes Album. Die unkonventionelle musikalische Mischung, die Raps auf Spanisch, das hört man hier wirklich nicht alle Tage. Der Dank geht an das Netlabel Del Hotel Records, denn die kümmern sich darum, dass jeder freien Zugang zu dieser Musik hat. Auch freien Zugang hat jeder zu der Musik von The Incognito Traveler. Hier mit einem Stück, das den Künstlernamen wohl alle Ehre macht, denn in dem Song verstecken sich bekannte Melodien, die im besten Fall nachgespielt, im schlechtesten Fall, naja, vielleicht, wer weiß, sagen wir mal, geliehen sind. The Incognito Traveler mit dem wirklich merkwürdigen Titel Petra 1 AM. Das Piano erinnert mich übrigens sehr stark an Rabbit in Your Headlights von Ankel. Und auch die Trompeten erinnern mich an irgendwas, ich komme aber nicht drauf. Vielleicht wisst ihr es ja. Es kann auch sein, dass da noch viel mehr Zitate und Hommagen in den Songs versteckt sind. Wer sie findet, rein damit ins Blog als Kommentar. Byte.fm/blog zu gewinnen gibt's, na, nichts, außer der Musik. Die kann man aber auch so haben. The Incognito Traveler und seine jazzig-loungigen Downtempo-Stücke findet man auf der selbstbetitelten EP, die wiederum erschien bei dem mexikanischen Netlabel Discos Comfort. Zeit für zwei Stücke ist noch. Die stammen beide von einer Compilation aus dem Hause Fresh Pope Records. Das französische Dub- und Elektro-Net-Label fand ja hier schon öfter mal Erwähnung. Die aktuelle Release ist ein Doppelalbum. Eine Hälfte mit neuen, eine Hälfte mit bereits bekannten Fresh Pope-Künstlern. Den Anfang machen natürlich die Newcomer, in diesem Fall Aquilone. Hier mit dem Stück Chess Wall. Queen G3 to G4, Bishop F1 to D3, Queen C7 to D6, Knight B8 to C6, Pawn D7 to D5, B8 to C6, Pawn C2 to C4, Knight B8 to C6, Knight G7 to D5, Knight B4 to C6, Queen G8 to G7. Takes A5, Queen D8 takes C7, Pawn E2 to E3, Bishop D3 to Knight B8, Pawn B7 to D5, Knight B8 to C6, plus no kill sign, Pawn B7 to D5, Knight B8 to C6, Knight B8 to C6, Pawn D4 to C5. Chess Wall, ein neuer Song extra aufgenommen für die Label-Compilation Octopus 2 und zwar vom französischen Netlabel Fresh Pop Records. Aquilone heißt in Wirklichkeit Kirill Guillory und kommt aus Rennes, Frankreich und ist kein Unbekannter mehr in der Netlabel-Szene. Er veröffentlichte bereits ein Album bei dem italienischen Netlabel Muerte Pop. Und da kam schon seine Elektroniker-Shoegazer-Mischung zum Vorschein, inspiriert von Bands wie The No Twist, Lani Puna oder auch Blonde Redhead wird er vielleicht in naher Zukunft auch noch mehr kommen, dann wohl bei Fresh Pop Records. Ein alter Hase ist dagegen Pix, der hat schon 2 Alben bei Fresh Pop veröffentlicht. Seine Downtempo-Hip-Hop-Electronica-Mischung zählte ja mehr oder weniger sogar zu meinen Lieblingen des letzten Jahres. Auf der aktuellen Compilation ist nun ein neues Stück des Franzosen. Monoblock heißt es und das wird das letzte Stück dieser Sendung sein. Sei nochmal darauf hingewiesen, dass ihr diesen und auch natürlich alle anderen Songs der Sendung ganz legal und kostenlos herunterladen könnt. Möglich machen das sogenannte Open-Content-Lizenzen. Die Künstler statteten ihre Musik damit aus, um uns allen das Herunterladen und Kopieren der Musik zu erlauben. Natürlich ist das auch nicht ganz uneigensinnig, denn die Künstler erhoffen sich natürlich dadurch eine hohe Verbreitung der Musik und somit eine steigende Bekanntheit. Und die, also die Bekanntheit, ist ja für junge, unbekannte Künstler nun wirklich essentiell. Das war's von mir. Am Mikrofon verabschiedet sich Christian Grasse. Macht's gut und tschüss. lo ven.